Good morning, good morning, Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. 1 John 2, verse 20, that famous Bible verse. 1. Johannes 2, 20, dieser berühmte Bibelvers. The New King James Version says, but you have an anointing of the Holy One and know all things. In der New King James Version heißt es, aber ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. The Passion says, but the Holy One has anointed you and you know all the truth. In der Passion Übersetzung heißt es, aber der Heilige hat euch gesalbt und ihr alle kennt die Wahrheit. Now let me explain something to you, my dear friend. Ich möchte dir etwas erklären, mein lieber Freund. If the Bible is true, which of course we believe it is true, that's why we are teaching it. Wenn die Bibel wahr ist, und wir glauben natürlich daran, deshalb lehren wir sie. And if it is the Holy One, which is Jesus himself, has anointed you. Und der Heilige, der Jesus selbst ist, dich gesalbt hat. Then how much more anointing can you get? Wie viel mehr Salbung kannst du dann noch bekommen? That's the first question you need to really answer yourself. Das ist die erste Frage, die du dir wirklich beantworten musst. The second question you have to answer for yourself. Die zweite Frage, die du dir selbst beantworten musst, lautet: Is there any human being who can give you more anointing than Jesus can give you? Gibt es einen Menschen, der dir mehr Salbung geben kann als Jesus? Of course, the answer to both of these questions is very clear. Die Antwort auf beide Fragen ist natürlich ganz klar. Why are we so desperate to get a transfer of anointing from people when we had a transfer of anointing from Jesus? Warum sind wir so versessen darauf, die Salbung von Menschen zu erhalten, wenn wir doch die Salbung von Jesus erhalten haben? There's been so much discussion going on in the Christian world. In der christlichen Welt wird viel darüber diskutiert. About shall we lay hands on the others and transfer the anointing? Ob wir anderen die Hände auflegen und die Salbung übertragen sollten. Here's what I believe. Ich glaube Folgendes. I believe if every single Christian has the anointing of the Holy One. Wenn jeder einzelne Christ die Salbung des Heiligen hat, then who do you want to transfer the anointing to? Auf wen willst du dann die Salbung übertragen? Let's imagine I want to transfer the anointing to you. Stellen wir uns vor, ich möchte die Salbung auf dich übertragen. But you're a Christian. Du bist aber Christ. So you already have it. Also hast du sie bereits. So it's like giving you something that you already have. Es ist, als würde man dir etwas geben, das du bereits hast. Maybe I should teach you how to activate the anointing. Vielleicht sollte ich dich lehren, wie du diese Salbung aktivieren kannst. But the Bible is very clear that we have the anointing that comes from Jesus Christ. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass wir die Salbung haben, die von Jesus Christus kommt. I find it a little concerning. Ich finde es ein wenig beunruhigend, that some Christians are willing to spend a lot of time, effort and maybe even money. Dass einige Christen bereit sind, viel Zeit, Mühe und vielleicht sogar Geld aufzuwenden, to pursue some anointed men or women of God. Um gesalbten Männern und Frauen Gottes hinterherzulaufen. To get them to lay hands on them and transfer the anointing. Damit sie ihnen die Hände auflegen und die Salbung übertragen. But they're not willing to spend half as much time in the bedrooms on the knees with the anointed one. Aber sie sind nicht bereit, auch nur halb so viel Zeit in ihrem Schlafzimmer auf den Knien mit dem Gesalbten zu verbringen. See, Christ means the anointed one. Christus bedeutet der Gesalbte. And the Bible says Christ is in us, the hope of glory. Und in der Bibel steht Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Therefore, with his entrance, his anointing entered. Als Jesus in uns einzog, kam auch seine Salbung mit. So we have all of the anointing that Jesus himself has too. Wir haben also die ganze Salbung, die Jesus selbst hat. What we need to do is we need to learn much more to activate the anointing that we already have. Wir müssen viel mehr lernen, die Salbung, die wir bereits haben, zu aktivieren. So when people ask me if I can transfer the anointing that I have to them, I will tell them no. Wenn mich Leute fragen, ob ich ihnen die Salbung, die ich habe, übertragen kann, sage ich nein. It's like, why should I give them something that they already have? Warum sollte ich ihnen etwas geben, das sie bereits haben? And I don't like also to act against my beliefs and my conscience. Ich möchte auch nicht gegen meine Überzeugungen und mein Gewissen handeln. And it's my conviction that not one Christian has more anointing than another Christian. Ich bin davon überzeugt, dass kein Christ mehr Salbung hat als ein anderer Christ. I understand that some people are used differently than others. Mir ist klar, dass einige Leute anders gebraucht werden als andere. I understand that people have different jobs in the body of Christ. I understand all of that. Mir ist klar, dass Menschen im Leib Christi unterschiedliche Aufgaben haben. Das alles verstehe ich. I understand that some people have the God-given gift to teach other people important truths. Mir ist klar, dass einige Leute von Gott dazu berufen sind, andere Menschen über wichtige Wahrheiten zu lehren. But there's nothing that I have that any other Christian doesn't have, which is from Christ. Aber ich habe nichts, was von Christus kommt, was nicht auch jeder andere Christ hat. See, I can teach you the knowledge that I have acquired. Ich kann dir das Wissen vermitteln, das ich mir angeeignet habe. Because I have acquired it through many decades of studying the Bible very diligently. Weil ich es mir durch jahrzehntelanges, sehr fleißiges Bibelstudium angeeignet habe. And some revelations that the Holy Spirit graciously gave me to steward carefully. Und einige Offenbarungen, die der Heilige Geist mir gnädigerweise gegeben hat, um sie sorgfältig zu verwalten. That I can give to you, I can share with you. Das kann ich mit dir teilen. But I can't give you my anointing. Aber ich kann dir nicht meine Salbung geben. Because you have been given the same anointing as I have. Weil du die gleiche Salbung erhalten hast wie ich. Once we understand this, we will be much more concerned how to act with the anointing than how to get the anointing. Sobald wir das verstehen, werden wir uns viel mehr damit befassen, wie wir die Salbung aktivieren können, als damit, wie wir die Salbung erhalten. And I think there's another danger. Und ich denke, es gibt noch eine andere Gefahr. If we believe that some people have more anointing and some less. Wenn man glaubt, dass einige Leute mehr Salbung haben und andere weniger. Like, it's not my fault that I don't have as much anointing as you, therefore God can't hold me accountable. Könnte man leicht sagen, es ist nicht meine Schuld, dass ich nicht so viel Salbung habe wie du, deshalb kann Gott mich nicht zur Rechenschaft ziehen. If every Christian has an anointing from Jesus, da aber jeder Christ eine Salbung von Jesus hat, which John clearly teaches here, was Johannes hier deutlich lehrt, that means every Christian is now a steward of that anointing. Ist jeder Christ nun ein Verwalter dieser Salbung? Do you know that a steward has to give account one time? Wusstest du, dass ein Verwalter eines Tages Rechenschaft ablegen muss? Have you ever thought about one day you have to give an account what you did with the anointing that Jesus gave you? Hast du jemals darüber nachgedacht, dass du eines Tages Rechenschaft darüber ablegen musst, was du mit der Salbung, die Jesus dir gegeben hat, gemacht hast? So are you chasing an anointing that you already have, or are you learning to steward well what you have? Jagst du also einer Salbung nach, die du bereits hast, oder lernst du mit dem, was du hast, gut umzugehen? I would suggest that you will learn to become a good steward. Ich würde vorschlagen, dass du lernst, ein guter Verwalter zu sein. I will see you tomorrow. Bis morgen.